verlobt und alles mit ihm. Verkaufen auch schon Liebe aus Berlin. Sie schicken ihre Frauen voll auf den Strich und halten die Kinder einfach widerlich. Am Anfang der Hart ist ja keiner gerafft. Mittlerweile sind das schon die Amibar. Die Gruppe hat den dicken Kombi. Liebe, bitte, Ria, als du dein Buch. Lieber tanze ich mit dir und mal schnell lass mich. Liebe, bitte, Ria, als du dein Buch. Lieber tanze ich mit dir. Der Geruch war zu scheiße, von Liebe und so weiter. Denn das ist, was die Leute hören wollen. Die Schlammern zu zerstören, läuft es vom Basis. Die Werbung ist ja wirklich fantastisch. Sie kaufen sich die Stadt in den USA. Von den Amis ist es gar kein Wetter. Einmal haben sie einen umgebracht. Sein Fehler, er hat laut nachgesagt. Geruch fährt den dicken Kombi. Let it be, yeah, let it be. Sticking words. Ihr lieber Bitte.